Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope you guys are all doing well. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Life is good, Jesus is amazing. Das Leben ist gut, Jesus ist fantastisch. And today we are recording with our wonderful Sunny on our lap. Heute nehmen wir mit unserem wunderbaren Sunny auf, der auf dem Schoß sitzt. So I hope he doesn't talk into the devotional. Ich hoffe sehr, dass er nicht in die Andacht hineinredet. Because he's a road talker. Denn er ist eine echte Quasselstrippe. Now let's continue about this incredible statement that we all experience testing is normal for us. Lasst uns mit dieser unglaublichen Aussage fortfahren, dass wir alle Prüfungen erleben, das ist normal für uns. You know, remember, if you use them, life is incredible. You're smart. If you waste them, it's not smart. Vergiss nicht, wenn du sie nutzt, ist das Leben unglaublich. Das ist klug. Wenn du sie einfach verschwendest, ist es nicht klug. Don't pass through them. Might as well make the most out of it. Geh nicht so durch sie hindurch. Du solltest das Beste daraus machen. You guys remember how much I've talked about the divine buts in the Bible? Erinnerst du dich, wie oft ich über die göttlichen Aber in der Bibel gesprochen habe? There is another one. Es gibt noch ein weiteres. Look at this one. Schau dir dieses Mal an. But God will be faithful to you. Aber Gott wird euch treu sein. You know, I've done a lot of studying about the faithfulness of God. Ich habe viel über die Treue Gottes studiert. A lot of it. Sehr viel. Because one thing about the incredible faithfulness of God. Denn eine Sache über die unglaubliche Treue Gottes ist. It is independence from your faithfulness. Sie ist unabhängig von deiner Treue. The Bible says, even though when we are not faithful, He remains faithful. Die Bibel sagt, auch wenn wir nicht treu sind, bleibt er treu. And this is something that is so deep because humans in general are not faithful. Das ist etwas so tiefgründiges, denn Menschen sind im Allgemeinen nicht treu. You know, I'm not talking about faithfulness in marriage. I'm just talking in general. Ich spreche nicht von der Treue in der Ehe, ich spreche ganz allgemein. Cursed is he who trusts in men. Verflucht ist der, der auf Menschen vertraut. And all of us have been disappointed from men, from human beings, because they've not been faithful. Wir alle sind schon von Menschen enttäuscht worden, weil sie nicht treu waren. They promised us something, then they didn't do it. Sie haben uns etwas versprochen und es dann nicht gehalten. We relied on people and they let us down. Wir haben uns auf Menschen verlassen und sie haben uns im Stich gelassen. But there is this. But it has to become so established in our hearts. Aber da gibt es dieses Aber, das muss sich in unseren Herzen verankern. So what would happen if in the middle of the testing that you go through? Was würde passieren, wenn du inmitten der Prüfungen, die du durchmachst? You just keep shouting out, thank you Jesus, I know you're faithful. Immer wieder rufen würdest, danke Jesus, ich weiß, dass du treu bist. Do you know that the Hebrew word Amen. Wusstest du, dass das hebräische Wort Amen, which has never been translated, das nie übersetzt wurde, only transliterated into all the languages of this world, sondern nur in alle Sprachen dieser Welt transkribiert wurde, the root word of this Hebrew word has to do with God's faithfulness. In seinem Wortstamm mit Gottes Treue zu tun hat. It has to do with his nature. Es hat mit seinem Wesen, seiner Natur zu tun. So we can trust God not because he will figure something out for us, but his nature, his character is faithful. Wir können Gott vertrauen, nicht weil er sich etwas für uns ausdenken wird, sondern sein Wesen, sein Charakter ist treu. Once we trust more in his character than in anything else, even tribulation will be okay for it. Wenn wir mehr auf seinen Charakter vertrauen als auf irgendetwas anderes, dann wird sogar die Bedrängnis für uns in Ordnung sein. You know, many, many times in difficult times, I've literally reminded myself, God, I know you're faithful. I know you're faithful. In vielen, vielen schwierigen Zeiten habe ich mich buchstäblich selbst erinnert. Gott, ich weiß, du bist treu. Ich weiß, du bist treu. There's a song that I think Jenny Johnson sings it. I don't know if she wrote it, but I think it's such a beautiful song. Es gibt dieses Lied. Ich glaube, Jenny Johnson singt es. Ich weiß nicht, ob sie es geschrieben hat. Ich finde, es ist ein so schönes Lied. All my life you have been faithful. Mein ganzes Leben war warst du treu. All my life you have been so, so good. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. You know, if we keep reminding ourselves of the faithfulness of God in tribulation, everything changes. Wenn wir uns in der Bedrängnis immer wieder an die Treue Gottes erinnern, ändert sich alles. Do you know, I've learned that Whatever you focus on is going to have a huge influence in your life. Ich habe gelernt, worauf du dich konzentrierst, wird einen großen Einfluss auf dein Leben haben. Such an impact. Einen solch großen Einfluss. Because what you focus on will get your attention. Denn das, worauf du dich konzentrierst, wird deine Aufmerksamkeit bekommen. And in the end, they'll conquer your heart. Und am Ende wird es dein Herz erobern. Then it causes either anxiety or an incredible sense of faith. Und dann entweder Angst oder ein erstaunliches Gefühl des Glaubens hervorrufen. So in difficult moments, if I focus on the difficult moment, I'll open the door to anxiety. Wenn ich mich in schwierigen Momenten auf den schwierigen Moment konzentriere, öffne ich der Angst Tür und Tor. I'll open my heart for doubt and for fear. Ich öffne mein Herz für Zweifel und Angst. But if in difficult moments, my focus is all on his faithfulness. Wenn ich mich aber in schwierigen Momenten ganz auf seine Treue konzentriere, do you know what's going to happen? Weißt du, was dann passieren wird? What's going to happen is suddenly everything changes. My heart is open for faith. Es passiert Folgendes. Es ändert sich plötzlich alles. Mein Herz ist offen für den Glauben. And I will live a life that conquers the difficult times so much more easier. Ich führe ein Leben, wo ich die schwierigen Zeiten so viel leichter überwinde. Because now my focus is not anymore on my faith to overcome tribulation. Weil mein Fokus jetzt nicht mehr auf meinem Glauben liegt, der die Bedrängnis überwindet. But my focus is on the faithful God who has already conquered the world for me. Sondern der Fokus liegt auf dem treuen Gott, der die Welt bereits für mich erobert hat. And you know, when the Bible says here that God will be faithful to you. Wenn die Bibel hier sagt, dass Gott dir treu sein wird. That means even if I make bad decisions and mistakes, God's faithfulness will never change. Bedeutet das, dass sich Gottes Treue nie ändern wird, selbst wenn ich schlechte Entscheidungen oder Fehler mache. Guys, I want to tell you something. Leute, ich möchte euch etwas sagen. Why did you meditate the rest of the day on God's faithfulness? Warum meditiert ihr nicht den Rest des Tages über Gottes Treue? Why don't you repeat from your mouth, say, God, even when I fail, you remain faithful? Warum wiederholt ihr nicht immer wieder mit eurem Mund, Gott, auch wenn ich versage, bleibst du treu? God, thank you for incredible faithfulness. Gott, danke für deine einzigartige Treue. And then remember, vergiss nicht, we will be back tomorrow, dass wir morgen wieder zurück sind.